Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 52, 2011. Man glaubt es kaum, wie schnell das geht. Und ich weiß überhaupt nicht, warum hier alles total übersteuert ist. Momentan, keine Ahnung, wann das wieder liegt. Weiß der Geier, was da wieder los ist hier. Die Sound-Einstellungen bei meinem System hier verändern sich ja von Geisterhand jedes Mal aufs Neue. Naja, gut, okay, nachdem ich jetzt total von meinem Computer wieder mal aus dem Konzept gebracht wurde, wie immer, nochmal herzlich willkommen. Und der letzte Podcast, die letzte Rios-Wochensicht in diesem Jahr. Ich verzichte mal auf den obligatorischen, ewigen, großen Rückblick, weil es lagen auch diese Woche wieder ein paar Sachen an, wenn vielleicht auch nicht so viel, könnt ihr euch ja vorstellen, ja. Deswegen wird die Stunde vielleicht nicht voll, es sei denn, ich lasse mich mal wieder dazu hinreißen, über ein Thema unsinnigerweise ein paar Stunden zu quatschen. Ich hoffe, dass mit dem Sound funktioniert jetzt einigermaßen. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, woher das hier kommt. Naja, gut, gut. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, die Woche 52, die ist immer, wie gesagt, die letzte Woche im Jahr. Und diesmal ist ja auch Neujahr eben, ja, schon wieder, ja, sagen wir mal, nach oder vor dem nächsten Podcast-Termin, klar. Und ja, also ich hab lange überlegt, wie ich das hier jetzt mache. Und ihr seht, wie immer, mache ich das einfach dann genauso, wie es eigentlich nicht sein soll. Konrad hat sicherlich auch für Weihnachten was anderes erwartet als einen stotternden Rio, der nicht weiß, wie er seine Openings macht. Aber was sie auch nicht erwartet haben, definitiv, war eine DDoS-Attacke. Und zwar DDoS-Attacken, ja, mittlerweile sind sie ja schon im Mainstream berühmt, bekannt, berüchtigt, ja. Nachdem Anonymous ja ständig, oder was heißt ständig, also auch DDoS-Attacken leitet sozusagen auf Firmen, die eben in Ungnade gefallen sind, und die Medien darüber berichtet haben, da wissen eben auch schon die normalen Leute manchmal etwas mit dem Wort DDoS anzufangen. Ja, vielleicht nicht wirklich, die denken dann eben immer nur an eine Gruppe, aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Firma Konrad wurde angegriffen mit einer DDoS-Attacke. Und zwar nicht wegen einem, ja, sagen wir mal, firmenpolitischen Hintergrund, ja. Sie haben nicht etwa irgendwie Leute groß verletzt oder sind angegangen, sondern die haben dann tatsächlich einen Angriff erfahren, weil sie erpresst worden sind. Tatsächlich, sie sind erpresst worden. Und zwar ist das jetzt gerade diese Weihnachten oft passiert. Es sind viele Firmen angegriffen worden mit der DDoS-Attacke und haben danach eben eine Mail bekommen, in der sie eben zur Zahlung von einigen 100 € aufgefordert wurden, damit die DDoS-Attacke aufhört. Ansonsten wird sie eben fortgesetzt, was natürlich bei einigen Firmen sehr kritisch sein kann, die eben viel auf das Weihnachtsgeschäft angewiesen sind. Ja. Und da ist es halt besonders wichtig. Ja. Und während ich hier den Podcast mache, ja, dann kommen sogar Wildkatzen-Nachrichten rein. Ja, das ist unglaublich. Was kann man jetzt damit anfangen soll? Nein, zum Beispiel, ich soll mich nicht auf ein Konzept bringen lassen. Eine Mu, eine Mäh, eine Täteratä nicht aus dem Konzept bringen lassen. Ja, danke, das hat sehr viel geholfen. Jetzt bin ich natürlich wegen der Nachricht komplett aus dem Konzept. Danke. Nein, nett. Aber Weiter geht's. Lady Gaga auf Facebook und Twitter, die wurden an Weihnachten auch gehackt. Ja. Zwar haben die keine Drohungen bekommen, irgendwie ihren Account ja, zu löschen oder endlich mal was Vernünftiges zu twittern oder zu schreiben, sondern einfach mal so, während eben bei den Angriffen auf die Firmen deutlich dahinter steht, dass eben Erpresser da was davon haben möchten, ja, steht da offenbar was ganz, ganz anderes im Vordergrund. Es ist immer so eine Frage, waren die DDoS-Attacken von Hackern? Nein, das waren gewöhnliche Kriminelle. Hacker sind keine Kriminellen. Lady Gaga und Facebook, war das ein Hacker? Tja, wer weiß, wer weiß. Ja, vielleicht war es ein Fan, der sie besonders verehrt hat, ja, auf Facebook und auf Twitter. Oder es war jemand, der die Schnauze ziemlich voll hatte von dem Ganzen. Und ja, wurde jedenfalls gehackt. Ist ziemlich heftig, weil Lady Gaga hat sowohl auf Facebook als auch auf Twitter etliche Follower. Und das heißt im Endeffekt, dass sehr viele Leute die Nachrichten, die da von diesem Account kamen, möglicherweise eben als gut angenommen haben. Ein Hinweis darauf, dass das eben kein Hacker war, sondern eben ein gewöhnlicher Verbrecher, wie im ersten Fall, ist klar, dass zum Beispiel der Link, der eben über diese gehackten Accounts verbreitet wurde, ein Link war, bei dem man, wenn man die Daten eingibt, eben dem Täter die eigenen persönlichen Daten zuspielt und also quasi ein Phishing-Link. Und 130.000 Mal wurde der Link angeklickt und hoffentlich haben nicht alle die Daten da eingegeben. Erst danach wurde das bemerkt. Ja, wie gesagt, solche prominenten Accounts sind auf Social Networks dann doch ziemlich häufig Angriffsziel, klar, weil eben die hohe Zahl von Followern, wenn da dann ein Link eingestreut wird, der eben nicht ganz koscher ist, ja, dann wird der eben ziemlich stark verbreitet und die Leute können dann eben schon ziemlichen Schaden erleiden dadurch. Klar, die prominenten Accounts, was die Vorbilder sagen, was die Vorbilder empfehlen scheinbar, das wird gemacht. Und wenn dann auf einmal vom offiziellen Twitter- oder Facebook-Account von dem Star, den man verehrt, ja, auf einmal eine Nachricht kommt, oh, man sollte dort mal auf diese Seite gehen und sich dort anmelden, ja, und dann macht man das eben auch und dann ist man seine Daten eben los. Sony hat sicherlich auch geschluckt, als sie die Nachricht in den Medien gelesen haben, dass die neue PS Vita, also die, das ist ein Name, also ich bin da immer noch entsetzt, also die neue PSP, ja, heißt ja Sony PS Vita. Ja, keine Ahnung, wie die auf den Namen gekommen sind, also... Oh. Ich hoffe, die haben den entlassen schon, der den Namen vorgeschlagen hat. Das ist so furchtbar. Aber am Namen wird es nicht gelegen haben, dass der Japan-Staat, wohlgemerkt der Japan-Staat, der Sony PS Vita, ziemlich gestottert hat und ziemlich mau war im Vergleich zu den erwarteten Stückzahlen. Ja. Am ersten Wochenende wurden rund 320.000 Stück verkauft. Das ist zum Beispiel, sind zum Beispiel 50.000 weniger als vom Konkurrenzmodell 3DS. Ja. Zwar war das doppelt so viel wie von der Original PSP, aber man weiß ja, dass die Original PSP sich gegen die Nintendo-Geräte nie durchsetzen konnte, gegen die Handhelds von Nintendo und deswegen, ja. Kann das also nicht unbedingt eine freudige Nachricht sein für Sony. Ich weiß zwar nicht genau, was die sich erhofft haben. Es ist auch sehr, sehr komisch, dass Sony gerade jetzt momentan eine solche Konsole in diesem Stil neu herausbringt. Ich hätte da mehr erwartet. Sony selbst hat ja offenbar, die haben ja andere, die haben ja verschiedene Divisionen, verschiedene Bereiche, wo immer Hardware sich selbst Konkurrenz macht, ja. Aber sie haben ja auch bei Sony schon erkannt, dass viele Spiele jetzt im Smartphone- und Tablet-Bereich stattfinden werden und haben deswegen auch, ja, sagen wir mal, groß im Android-Business Fuß gefasst und mit der Xperia Play-Reihe quasi eine Android-PSP, wenn man so will, auf den Markt gebracht. Ich nenne die jetzt einfach mal so. Das kommt der Beschreibung am nächsten hin. Und, ja, also man muss ganz klar sagen, hier jetzt mit der PSP Vita sehe ich eigentlich langfristig oder was heißt mittelfristig eigentlich keine große Chance, weil sich die Spielereien doch ziemlich stark auf das Tablet verlagert hat, ja, und auf Smartphones. Und der Markt, auch der Nintendo DS, spürt das sehr, sehr stark momentan und ich halte es für unklug, in dieser Zeit so eine Konsole herauszubringen. Wo ist denn nur noch die Zielgruppe vorhanden? Die Leute, sagen wir, die Erwachsenen, Zielgruppe, die halt ungeniert früher in Bus und Bahnen gesessen hat und hier gedattelt hat an der Sony PSP, die sind alle schon längst umgestiegen auf Tablet und auf Smartphone-Games, ja, weil die Qualität dort mittlerweile also extrem gut ist, das kann man schon wirklich sagen. Also das ist durchaus eine fantastische Spielqualität mit Grafikbeschleunigern, die sie, wie sie jetzt vor kurzem noch in Heimkonsolen eingesetzt wurden, sind da verfügbar. Ja, Dual-Core-Technologie, Quad-Core wird auch demnächst erscheinen. Und da werden für Spiele, sag ich mal, auf diesen klassischen Handheld-Konsolen kaum noch ein Markt vorhanden sein. Da wird kaum noch was vorhanden sein. Für daheim, klar, das ist was anderes. Ja, daheim am großen TV, da wird auch ein Tablet und das Handy kaum das Spielen ersetzen können, zumindest nicht bei den Hardcore-Zockern. Aber für unterwegs, sind wir ehrlich, ja. Also, es ist schon schwierig. Es gibt natürlich Verfechter von beiden Lagern, klar. Und so ein Spielgefühl beim DS und bei der PSP ist noch ein bisschen anders wegen der Hardware, wegen den Hardware-Tasten. Dennoch denke ich, dass es ein Fehler war, hier also eine reine Spielekonsole auf den Markt zu bringen. Die hätten da lieber sollen, ja, vielleicht dieses, naja, Xperia Play-System ein bisschen weiterentwickeln und dann eben das vermarkten. Also, mal schauen wir mal, wie das bei uns dann wird. Also in Japan ist der Start mal nicht so gut, wie man es eben erwarten konnte. Dann eine Meldung hat mich letzte Woche noch ziemlich beeindruckt aus der Fassung gebracht, so würde ich fast sagen. Als es nämlich geheißen hat, dass ganz groß in den Medien, ja, das Peking, ja, also die Authentifizierung für Mikroblogger möchte. Unglaublich, ja. Unglaublich. Ist das nicht unfassbar? Etwas, was in beispielsweise in Deutschland und auch in einigen anderen europäischen Ländern schon lange Pflicht ist und stillschweigend einfach so akzeptiert wird, wird natürlich wieder hergenommen für eine große Schlagzeile. Nicht, dass ich das falsch, dass ich das richtig finden würde, ja, weil ich finde, dass keine Authentifizierung für Mikroblogger und auch nicht für normale Blogger Pflicht sein sollte, ja, denn mit einer Impressumspflicht, und dazu komme ich zum Punkt, wird jede Art von Datenschutz wird ad absurdum geführt, wenn man seine richtige Postfächer darf man ja nicht nutzen, veröffentlichen muss mit Namen, unter Umständen sogar die Telefonnummer, je nachdem, wie in welchem Stil man das betreibt. Das finde ich unfassbar, ja. kaum jemand regt sich auf. Wo war denn der große Aufschrei, als es bei uns im Telemediengesetz festgelegt wurde, so deutlich? Ja, vorher war es ja nicht ganz so deutlich. Vielleicht, weil der Zusatz gewerbemäßig drin steht. Tja, und da sagen eben die Juristen, dass gewerbemäßig ein Blog jeder betreibt, und das zählt übrigens auch für Mikroblogs, auch in Deutschland, betreibt, wer regelmäßig etwas in diesem Blog macht. Also im Prinzip jeder Blogger. Es sei denn, ein Blogger schreibt mal eine Nachricht und dann war's das. Ja. Also es ist schon ziemlich traurig, dass hier wieder so eine Doppelmoral angesetzt wird. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt noch machen soll. Und auch bei uns heißt es ja, dass unbedingt, vor allem Firmen unbedingt ein Impressum bei Twitter veröffentlichen müssen oder einen Link zumindest zu dem Impressum, damit sie sich nicht strafbar machen. Ja, das ist unglaublich. Und dieses will jetzt eben China einführen, ja, die Mikroblogger, was allerdings nicht nur auf gewerbliche Nutzer beschränkt ist, wie eben bei uns auch die Bloggerpflicht nicht nur auf gewerbliche Nutzer beschränkt ist, ja, um das nochmal deutlich zu sagen. Wobei hier auch, will ich auch nicht verschweigen, es gibt eine Kontroverse, deswegen weigern sich bisher auch immer wieder Blogger, ihre Adresse im Impressum zu veröffentlichen, zu Recht, wie ich finde, denn ich finde, das ist nicht mit dem Datenschutz vereinbar und es muss möglich sein, seine Meinung auch anonym zu veröffentlichen im Internet und den Strafverfolgungsbehörden bleiben da auch noch andere Möglichkeiten dann an die Adressen desjenigen zu kommen, falls etwas Illegales passiert in einem Blog. Aber die anderen Besucher müssen nicht unbedingt den Namen und die Anschrift eines Webblog-Betreibers haben. Ganz einfach, so sieht das aus. Aber gut, da sollen sich jedenfalls jetzt die Mikroblogger registrieren lassen. Das war eben die Schlagzeile und mich hat es eigentlich schon fast mehr aufgeregt, dass es bei uns akzeptiert wird. Und wenn China das machen will, ja, dann gibt es einen großen Aufschrei. Ich finde, weder in China noch in Deutschland oder Europa sollte eine Authentifizierungspflicht für Mikroblogger oder auch normale Blogger existieren. Das ist lächerlich und das kann nur ein Ziel haben. Man probiert damit die Leute eben zum Schweigen zu bringen, weil man dann eben zum Beispiel nicht mehr sich traut, frei seine Meinung zu äußern, weil man eben Angst haben muss vor der einen oder anderen Seite, wenn man eben etwas sagt, was eben den Seiten nicht passen. Ja, so sieht das aus. Websperren sind endlich ad acta gelegt, wollen wir es hoffen. Ja, also es wurde jetzt endlich beschlossen, dass der Bundesrat hat jetzt das Aus für Websperren besiegelt und das ist eine freudiger Schlussstrich, hoffentlich, ja, unter das leidige Thema, das mal diskutiert wurde, hier dieses Stoppschild im Internet, ja, angeblich ja um Kinderpornografie zu bekämpfen, dass das natürlich so nicht geht mit Websperren und dass die Websperren dann noch mehr Schaden anrichten als möglicherweise positive Wirkungen zeigen. Das hat dann letztendlich sogar die Mehrheit der Politiker eingesehen und das ist leider nicht ganz so selbstverständlich. Im Endeffekt hat man sich eben jetzt da zusammengetan und hat eben dieses, sagen wir mal, man hat sich zusammengesetzt und hat gesagt, was eben auch schon im Vorfeld suggeriert wurde, nicht sperren, sondern löschen. Gut, das ist auf jeden Fall schon mal ein besserer Ansatz. Ja. Wie das im Konkreten dann angewandt wird, das muss man ja abwarten in der heutigen Zeit, ja, was da alles passiert. Es werden ja auch Trojaner eingesetzt, Staatstrojaner eingesetzt, obwohl das Bundesverfassungsgericht das in dieser Form zum Beispiel eben als illegal erklärt hat. Trotzdem scheint das einige Ministerpräsidenten der Bundesländer nicht zu interessieren. Und dann schauen wir mal, wie das hier weitergeht mit dem hier. Auf jeden Fall, die Websperren sind jetzt wohl endlich mal Geschichte. Ich drücke das immer noch vorsichtig aus, weil 2013, ja, soll wiederum ein Bericht erstattet werden, ja, an das Parlament, wie die Aktion Löschen statt Sperren den funktioniert. Und je nachdem, wie eben die ausfällt, ja, könnte es natürlich sein, dass nach 2013 vielleicht wieder diese Diskussion um Websperren aufflammt, denn für mich war die Intention eigentlich klar, man möchte eben die Meinungen etwas stärker kontrollieren. Ich finde es aber eigentlich schon fast eindeutig, ja, was da vorgemacht wurde. Man möchte ein System haben, um eben unliebsame Sachen aller Art später dann zu stoppen. Es wurde auch nicht, es wurde sich sogar nicht zurückgehalten zu sagen, ja, nachdem es geheißen hat, ja, Kinderpornografie, und da wagt sich ja keiner zu widersprechen, ja, das ist ja Totschlagargument Nummer 1, ja. Dann hat es geheißen, ja, Nazi-Seiten, ja, da wagt sich ja auch keiner. Ne? Dann auf einmal hat es noch geheißen, ja, wegen Copyright-Verletzung, da muss man natürlich auch einschreiten, das ist ja schließlich auch ein Schwerverbrechen, ja, also mindestens so schlimm wie Kinderpornografie, ja, und Volksverhetzung, ja, ist natürlich das Kopieren von Musik mindestens so schlimm, ja. Kinder, Raub, Mörder, Kopierer, Vergewaltiger, ja. Und deswegen wollte dann eben der eine Politiker das eben auch einsetzen für Seiten zu sperren, die eben Zugang gewähren zu illegaler Musik, was das immer auch bedeutet, ja, kann es eigentlich gar nicht geben, aber naja, und so weiter und so weiter, und dann wurde das auch noch weitergefasst mit Volksverhetzung, ja, was ist Volksverhetzung, alles was gegen den Staat ist Volksverhetzung irgendwann, also das seht ihr schon, wo es dann hingeführt hätte. Man hätte seine Infrastruktur gemacht und es wäre dann immer weiter aufgeweicht worden. Und ganz zu schweigen davon, wenn die Infrastruktur auch erstmal steht, dann kann das auch von einer Regierung, die vielleicht nicht so sehr lustig ist, wie unsere jetzige, die zum Beispiel von Tun und Blasen keine Ahnung hat, ja, dieses System dann aber ausnutzen, wenn so eine Regierung dann eben gewählt wird, in Anführungszeichen, dann könnte eben dieses System ganz, ganz schnell genutzt werden, um jegliche Meinung im Internet zu kontrollieren, wenn es denn funktionieren würde. Und das war eben auch ein Hauptgrund, denn die Sperre selbst ist nur für unbescholtene Bürger eine Sperre. Für alle anderen ist das eine Sache von 2 Minuten, dies zu umgehen. Deswegen sollte das auch unter Strafe gestellt werden. Ihr seht also, die Maschinerie läuft an. Damit wären natürlich so Dienste wie opendns.org oder das Eintragen eines anderen DNS-Servers bereits schon verdächtig. Ja, Google hat ja auch seinen eigenen DNS-Server 8.8.8.8 und Zusatz ist 8.8.4.4. Wer diese beiden DNS einträgt, der geht nicht mehr über seinen Provider und wird dann eben auch nicht mehr zum Beispiel gesperrt. Ja, kann nicht mehr gesperrt werden von dem Ganzen. Ja. Also, es ist schon äußerst skurril, deswegen ist es gut, dass es jetzt erstmal vom Tisch ist. Wollen wir hoffen, dass es auch so bleibt. Ja, skurril ist auch was ganz anderes, und das ist schon das letzte Thema, das ich habe für heute. Und zwar ist es Streit mit HTC. Nein, diesmal ist keine Fruchtfirma involviert, zumindest nicht öffentlich, vielleicht hinter den Kulissen, wer weiß. Es geht auch nicht um Android, sondern es geht um ein UMTS-Patent, das allerdings in vielen HTC-Handys eingesetzt wurde. Nicht in allen, wie es fälschlicherweise in manchen Medien heißt. Und es wurden auch bereits, ich fange mal vorsichtig an. Das Landgericht Mannheim hat gegen HTC tatsächlich ein Urteil gefällt auf das Patent Nummer 100. Das war ein eben UMTS-bezogenes Patent. Und IP.com, ein Patent-Troll, ein Patentverwerter, meine ich natürlich. Was fällt mir nicht ein. Also glaube ich schon diesen Versprecher. Ja. Also IPCOM, der Patentverwerter, der hat eben gegen HTC geklagt und hat eben in tatsächlich Recht bekommen in Mannheim. Und das würde bedeuten, dass eben, oder das hat bedeutet, dass HTC seine Handys ändern muss. Ja, und es gab eine Frist. Diese Frist wurde dann einfach überschritten, jetzt sogar schon recht lange überschritten. Und jetzt geht IPCOM, ja, vor gegen Handelsunternehmen. Ja, also diejenigen, die HTC-Geräte tatsächlich verkaufen, Händler, und versucht diese jetzt abzumahnen und den Verkauf zu stoppen, darunter übrigens auch Mediamarkt und Saturn, ja, ist unglaublich. Und dabei ist es, geht es da um ein abgewandeltes Patent, das Patent 100a. Das Gericht hat aber nur über das Patent 100 entschieden, nicht aber über die abgewandelte Form. Das sagt auch HTC so. Und möglicherweise gibt es überhaupt gar keine rechtliche Grundlage für IPCOM, Händler abzumahnen wegen diesem Patent Nummer 100a. Denn das ist ja nicht debattiert worden. Ja. Am 24. April 2012 wird es eine mündliche Verhandlung über das Patent 100a geben beim Europäischen Patentamt. Aber der Ausgang dieser Anhörung, das ist noch ziemlich offen. Ja, das weiß man so nicht. Und es wird auch sehr stark bezweifelt, dass IPCOM hier nochmals Recht bekommen bei diesem Patent Nummer 100a. So, und was sollte man jetzt tun als Händler? Ja, als großer Händler darf man sich mal erst ausruhen. Ja, zum Mediamarkt und Saturn werden garantiert nicht seine HTC-Handys aus dem Sortiment nehmen. Kleine Händler können sich das vielleicht nicht mehr erlauben. Und somit ist natürlich mal wieder die Frage, wie so etwas passieren kann. Ja, und ob das Patentsystem nicht von Grund auf geändert werden muss, wenn IPCOM einen Händler verklagen darf, ja, dass er Sachen verkauft, auch wenn jetzt die Gerichtsverhandlung klar gesagt hat, HTC war ja der Beschuldigte. Also im Prinzip ist es so, IPCOM hat wohl offenbar ein Problem, dieses durchzusetzen. Jetzt werden die Händler angegangen, nur das sollte rechtlich gar nicht möglich sein. Es ist übrigens auch gar nicht gesagt, dass das rechtlich möglich ist. Da müssen wir erstmal schauen, wie die ersten Urteile ablaufen. Nur kleine Händler können sich das eben oftmals nicht erlauben, hier ein Verfahren gegen die IPCOM zu bestehen. Ja, Recht haben und Recht bekommen sind immer noch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und deswegen ist es natürlich sehr, sehr kritisch, und vielleicht sollte da auch eine Klage gegen IPCOM eingereicht werden, gegen die Klageandrohung, ja, damit eben die Händler nicht weiter eingeschüchtert werden. Also eine ziemlich schwierige, komplizierte Geschichte. Im Prinzip kann man nur sagen, ich hoffe, dass die HTC-Handys eben davon unbeeindruckt weiter verkauft werden können bei den Händlern, weil das wäre wirklich eine Katastrophe, wenn eine Firma quasi ein Hersteller auf ein Patent verklagt, dann, es war noch nie so, dass diese Handys aus dem Verkaufssortiment rausgenommen werden mussten von den Händlern, sondern der Import war bisher immer nur verboten, ja, wenn sowas gemacht wurde. Aber der Abverkauf konnte nach wie vor stattfinden. Wenn dann eben das Importverbot irgendwie nicht durchgesetzt werden kann, dann ist das halt bad luck. Ja. Sorry, dass man dann eben für so einen Patentverwerter, dass die dann eben keine Kohle machen können, für das, dass sie überhaupt gar nichts geleistet haben auf dem Markt, sondern einfach nur Patente zusammengekauft haben und damit abzuzocken. Ja. Vielleicht sollte man das auch bei Gericht einwerden, dass das hier kein Patenthalter in dem Sinne ist, das ist der Erfinder, sondern das ist nur ein Verwerter. Nur ein Verwerter. Zweite Klasse Patenthalter sozusagen. Ne? Gut. So, Und bevor ich mich jetzt wieder richtig reinsteigere, ja, ist der Podcast auch schon beendet. Mir bleibt nur noch euch einen rechtlichen schönen Kussnachtentag zu wünschen. Hier gibt es ja keine Weihnachten, sondern Kussnachten heißt es bei mir. Ja, Kissmas. Schön, dass ich das dieses Jahr bis sehr häufig gesehen habe. Wer das mal auf Twitter eingibt, ja, Kissmas ist schon richtig gut verbreitet. Hätte ich gar nicht gedacht. Als ich das vor 2-3 Jahren angefangen habe, da hat es kaum jemand gewusst, was das überhaupt ist. Und jetzt wird das schon richtig gut benutzt. Schön. Da muss wohl parallel noch jemand anders diesen Begriff aufgebracht haben. Ja. Schön. Gefällt mir sehr gut. Und deswegen wünsche ich euch auch noch die letzten paar Stunden Happy Christmas. Ja, und warum? Ja, mein USB-Weihnachtsbäumchen leuchtet schon so vor sich hin. Ja, die Leuchtdioden sind schon bald ganz dunkel. Und dann ist der 26. auch rum. Aber bis nächste Woche im neuen Jahr sage ich dann, wenn hier meine Musik läuft, sage ich dann, haltet die Ohren steif, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr, einen guten Rutsch wünsche ich euch und wir sehen uns dann hoffentlich im Januar wieder bei der Rios Wochensicht Woche 1 2012. Cool, ne? Also, bis dann. Tschüss.